Was das nun? Du kennst mich aus dem Heim. Immer wieder dieses Öbe, da bringt alles zum Schreien. Ich geh's in die Schule, Name ist SOP. Hab zwar heute ja von mir, die ist so schön. Frau Prima, müsst du pflegen, die ist abkürzen, auszusprechen. Das ist leider zu viel Wort, ich kann's ja nicht aussprechen. Schule für Sozialbetreuungsberufe. Auf Deutsch sollten Pflegeschule Touri besuchen. Es gefällt mir wirklich gut, die Sache ist Anatomie. Doch das wird ich erschaffen, was der Anker so will. Meine Reime sind so leibern, wirklich cool für diese Schule. Ich tue jeden erklären, na ja, das tue ich für die Schule. Ich ausrichte es der Lehrer dann schön groß. Mein Deutsch ist eine Absicht, das ist das, was du verstehen musst. Da wünsch ich allen Leuten und alle, was die Schule besuchen. Und werden, hey, gehst du hin, was der dann Urlaub buchen? Wir gängen in die SUB, eine soziale Schule. Ja, ist so schön, alle Leute, was sind leibern, so gescheit und leibern. SUB, na, da gibt's halt noch kein Leibern. Sag das alle SUB, wer die Schule nicht mag, da muss jetzt gehen. Alle Leute, das sind Leibern, so gescheit und leibern. SUB, na, da gibt's halt noch kein Leibern. Ich geh in diese Schule, das hab ich so will. SOB, dafür stehen wir. Es ist so schön, steigen auf in der Fuhr, dessen auf in die Schule. Meistern auch unser Praktikum souverän. Freuen uns, weil sind wir wieder an unserer Tuten stehen. Abschlussprüfung steht halt einmal vor der Tür. Stolz gehen wir hin und zeigen, was wir kennen. Die Kugel, Sakral und Unterschenkelknochen. Alle diese Wörter werden um die Uhr im Knochen. Wir sind die Zukunft, setzen uns ein für die Menschen, die uns brauchen. Zum Beispiel in einem Heim. Es gibt so viele unentdeckte Ressourcen. Wir suchen es außer die SOB-Burschen. Du hast nur deppert, Arsch auswischen. Wahrscheinlich, wir gängen in die SOB. Verhaltenskreative Klassen sind bei uns Pflicht. So ist unsere Schule. Wir gängen in die SOB, eine soziale Schule. Ja, ist so schön, alle Leute, was sind Leibern, so gescheit und Leibern. SOB, da gibt's halt nur kein Leibern. Sagt das alle SOB, wer die Schule nicht mag, da muss jetzt gehen. Alle Leute, das sind Leibern, so gescheit und Leibern. SOB, da gibt's halt nur kein Leibern. Frühling im Sommer, im Herbst und im Winter. Geh rein in die Hitze, trage meine Leviten. Vergib mir 10 Stunden Schule, weil es ist so schön. Komm heim und du gleich lernen, weil der Vater sagt, dass mir so ja noch was wären. Und dann gib ich's mir Vollgas, die Zettel, Wirtschaft, lass aber den Dreck, dass es in meinen Schädel steht. Und dann geh ich wieder rein in die abgefuckte Hitten. Wird mir Zettel vorgelegt, wo ich hinklatsch meine Leviten. Und irgendwann krieg ich den dann wieder oben, stell mir eins auf. Und ich feier meinen Schwaf aus, weil ich mache alle nur Lauf. Frühling im Sommer, im Herbst und im Winter. Geh ein in die Hitten und sage meine Leviten. Weil gib mir 10 Stunden Schule, weil es ist so schön. Komm heim und du gleich lernen, weil der Vater sagt, dass wir so anders wären. Und da gib ich's mir Vollgas, die Zettel, Wirtschaft, lass aber den Dreck, dass in meinen Schädel steht. Und da ist schon die Hitten. Wir gängen in die SUB, eine soziale Schule. Ja, ist so schön, alle Leute, was sind Leibern, so gescheit und Leibern. SUB, da gibt's halt nur kein Leibern. Sagt das alle SUB, wer die Schule nicht mag, da muss jetzt gehen. Alle Leute, was sind Leibern, so gescheit und Leibern. SUB, da gibt's halt nur kein Leibern.